Wenn Amerika diskutiert, ob Präsident Joe Biden mit 80 zu alt ist, kann Willie Nelson nur lächeln. Er ist auch mit 90 noch on the road. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Und wie er unterwegs ist. Als Geburtstagsparty gönnt sich Willie Nelson ein zweitägiges Konzert. Die Liste der Stars, die mit ihm auf der Bühne stehen, reicht von Snoop Dogg bis Neil Young. Und natürlich sind seine Söhne dabei. Well, that's as good as it gets, you know, when your kids sing with you and they're good. Das ist das Beste, was es gibt, wenn deine Kinder mit dir singen und gut sind, so Willie Nelson im NBC-Interview. Gerade hat der Texaner mit dem zerfurchten Gesicht, Stirnband und den zwei sorgsam geflochtenen Zöpfen nochmal zwei Grammys abgeräumt und ein neues Studioalbum herausgebracht. Das wievielte Album es ist, bleibt umstritten. Rechnet man alle Live- und Videoalben mit, sind es über 200. Das neueste jedenfalls, I Don't Know a Thing About Love, enthält 10 Kompositionen von Harlan Howard. Der sagte einst, der perfekte Country-Song bestehe aus nichts anderem als 3 Akkorden und der Wahrheit. I got a tiger by the tail, it's plain to see. Vielleicht ist das mit der Wahrheit auch das Geheimnis von Willie Nelson. Er hat das amerikanische Lebensgefühl stets so ehrlich und unverstellt besungen, dass man ihm einfach glauben mag. Auch wenn er zum Liebeslied First Rose of Spring erzählt, das sei die wahre Geschichte eines Freundes, der seiner Frau jedes Jahr die erste Rose des Frühlings schenkt. Like first rose of spring. Mit 6 hat Willie Nelson begonnen, Gitarre zu spielen, mit 7 sein erstes Lied geschrieben, mit 9 in der ersten Band in der texanischen Provinz gespielt. Seine erste wertvolle Gitarre namens Trigger hat er einst in Nashville, Tennessee, aus den Flammen seines brennenden Hauses gerettet, bevor er nach Austin, Texas umzog, wo ihm 1975 der Durchbruch gelang. You know, a lot of things that happened that I didn't think I'd live to see. Mir sind viele Dinge passiert, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erlebe, sagt er im Interview mit dem Konzertveranstalter AXS. Willie Nelson hat sich mit seinen Farm Aid-Konzerten für landwirtschaftliche Familienbetriebe eingesetzt. Er sagt, Marihuana habe ihm das Leben gerettet, weil es ihn vom Alkohol weggebracht habe. Und sein Einfluss reichte unter verschiedenen Präsidenten bis ins Weiße Haus. Jimmy Carter hat einst erzählt, vor schweren Entscheidungen habe er immer Willie Nelson-Songs aufgelegt, also sei der für seine Erfolge und Misserfolge mindestens zur Hälfte mitverantwortlich. Willie Nelson selbst erzählt gern, was er eines Tages mit ins Grab nehmen will. Nur eins, Trigger, seine Gitarre. Aber erstmal kommt sie wieder mit auf die Bühne zum Geburtstagskonzert zum 90. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Seine Schallplattenkarriere begann er mit 40, zum Superstar wurde er mit 45 und heute wie auch morgen wird Willie Nelson 90. Geboren am 29. April 1933, auch wenn das County-Gericht in Abbott, Texas den 30. als seinen Geburtstag eintrug. Einen großen Teil seines Lebens hat er im Tourbus verbracht, quer durch die Genres, Alben und Duette aufgenommen und die Tragödien, die das Leben so mit sich bringt, die gehörten dazu. Erst recht in den Country-Songs. Love Überland zieht den Stetson. Whiskey River, take my mind. Country-Songs sind 3 Akkorde und die Wahrheit, sagte der große Country-Songschreiber Harlan Howard mal. Und Willie Nelson meint, sie liegen in der Luft, man muss sie nur pflücken. Am besten mit all der Ironie und Absurdität des Lebens. Beim 1933 in einem kleinen Texas-Nest geborenen Nelson fing das schon an, als er mit 18 eine 16-jährige Cherokee-Frau geheiratet hatte, die erste von 4 Ehefrauen. Ihre turbulente Ehe gab Stoff für jede Menge gute Songs, die er aber hauptsächlich an andere Künstler verkaufte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er vor allem als Klempnergehilfe, Staubsaugervertreter, Diskjockey im Morgenradio und Lehrer in der Sonntagsschule. In den 60ern wurde Willie dann aber ein typischer Country-Sänger in Nashville, mit säuberlich nach hinten gekämmten Haaren und glatt rasiert, mit Anzug und Krawatte. Und er hasste es, so aufzutreten. Am Weihnachtsabend 69 gab der Himmel ihm deshalb ein Zeichen. Er bekam einen Anruf, dass sein Haus brennt, fuhr hin, rannte rein. Er nahm die Gitarre und ein Pfund Gras, das er da gebunkert hatte. Das gab er einem Kumpel, der draußen wartete, versteckt das irgendwo. Aber auf jeden Fall hatte er Trigger gerettet, also war das ein guter Tag. Trigger, seine Gitarre. Eine elektrisch verstärkte, klassische Martin-Gitarre, die er so laut stellen konnte, wie er wollte und die nach ein paar Jahren vom Anschlagen ein zweites Schallloch in der Decke hatte. Und diese Gitarre stand dann plötzlich im Mittelpunkt, als Willie das geleckte Nashville verließ und mit Bus, neuer Frau und neuen drei Kindern nach Austin, Texas zurückging und dort die erste Country-Jam-Band gründete. In Austin spielten die Country-Musiker wie und was sie wollten. Psychedelic Hillbilly, Bluegrass Reggae, Swing, Jazz, Honky Tonk, Rock'n'Roll, Folk, Blues, Pop. Daher kam auch der Name Outlaws, Leute außerhalb der Norm. Willie ließ sich also die Haare lang wachsen, wickelte ein Tuch um seinen Kopf und spielte nur noch mit Freunden. Und er wurde zum Megastar, indem er mit seiner karamellartig sanften Stimme die Wörter beim Phrasieren dehnte oder verkürzte, wie es sonst die Jazzsänger tun. In den 90er Jahren verlor Willie Nelson seinen Golfplatz, seine drei Anwesen, seinen Learjet und drei seiner vier Bandbusse, weil er 16 Millionen Dollar Steuern vergessen hatte. Aber er stieg wieder mit Frau und Kindern in den Bus, der ihm geblieben war, und tingelte für ihren Lebensunterhalt. Und natürlich halfen ihm immer wieder seine Country-Outlaw-Brüder im Geiste, Johnny Cash, Waylon Jennings und Kris Kristofferson. Das Farm Aid Festival, das er 1985 mit Neil Young und John Mellencamp ins Leben gerufen hatte, für notleidende Farmer als Opfer der amerikanischen Agrarpolitik, das zog er sowieso weiter durch, ebenso wie sein legendäres Picknick getauftes Festival an jedem 4. Juli. Und inzwischen bringt er mehr Alben raus als je zuvor. Wann immer er die Songs von irgendwem singen will oder ein paar eigene neue hat, und er verkauft seine eigene Grassorte, Willie's Reserve. Did it my way. Mittlerweile sind um ihn rum die Freunde weggestorben, neulich seine Schwester Bobby, die immer am Klavier saß. Und natürlich wird er in Interviews inzwischen, außer nach seiner allseits bekannten Kifferei, vor allem nach dem Sterben gefragt oder ob er nicht mal in Rente gehen will. Ich wüsste nicht, was ich aufgeben sollte. Ich spiele gerne Musik, mir gefällt das Reisen und das Leben im Bus. Und ich kriege eine verdammte Ladung Energie daraus, Musik zu machen. Willie Nelson wird 90, Love Überlands Geburtstagsgruß.